Wir sind Deutsch und keiner kann das nehmen. Schwarz, Rot, Gold, kein Grund sich zu schämen. Bezieh Stellung, denn das ist eine Demokratie. Sag ich bin und mach dich frei von Massenideologie. Wir sind Deutsch und keiner kann das nehmen. Schwarz, Rot, Gold, kein Grund sich zu schämen. Bezieh Stellung, denn das ist eine Demokratie. Sag ich bin und mach dich frei von Massenideologie. Hallo Deutschland, seit Tagen brennt mein Herz. Ich will nicht länger einfach warten, hier läuft gerade viel verkehrt. Ich hab gemerkt, dass Dinge, die man fühlt, nicht weiter sagen soll. Ich mach es trotzdem, hab das Magazin mit Atem voll. Fühl mich verbunden, meinen Werten bin ich treu. Die Traditionen, meine Heimat, in den Herzen sind wir Deutsch. Wir stehen für Disziplin und Bildung, für Sebastian Bach und Goethe. Bismarck, Albert Einstein, Bosch und Marx in Deutschland Söhne. Halt die schwarz-rot-goldene Flagge hoch und steh zu meinen Werten. Aufgebaut aus lauter Trümmern, wir sind Kämpfer, bis wir sterben. Die jahrhundertalten Traditionen haben sich bis heute durchgesetzt. Und jedes meiner Videos breitet sich grad durch das Netz. Ich bin nicht ruhig, die letzte Bastion der Nation. Sie schließen sich uns an nach jeder ausgeführten Aktion. BDP, der letzte Fels der Brandung, macht sich stark für euch. Ja, zu Deutsch bedeutet nicht dem Folgen eines harten Kreuz. Wir sind Deutsch und keiner kann das nehmen. Schwarz, Rot, Gold, kein Grund sich zu schämen. Bezieh Stellung, denn das ist eine Demokratie. Sag ich bin und mach dich frei von Massenideologie. Wir sind Deutsch und keiner kann das nehmen. Schwarz, Rot, Gold, kein Grund sich zu schämen. Bezieh Stellung, denn das ist eine Demokratie. Sag ich bin und mach dich frei von Massenideologie. Deutschland, guten Morgen Welt. Vieles ändert sich zur Zeit und vielen nicht gefällt. Verschließen ihre Augen, doch sind meilenweit entfernt. Alles zu begreifen, denn sie haben so gelernt. Uns droht's zu erdrücken, doch wir bleiben gerade stehen. Stehen zu der Meinung, wieder Hetze durchs System. Sei stolz auf was du bist und lass sie alle reden. Du bist keine Marionette, entferne deine Fäden. Und ja, wir schaffen das, wenn alle ihre Augen öffnen. Wie sollen andere uns respektieren, wenn nicht mal wir es können? Wir schaffen das, mit Recht und mit Sicherheit. Familie zu schützen ist keine Ausländerfeindlichkeit. Verdrehte Welt, in der die Meinung bespuckt wird. Viele haben sich in ihren Wunschträumen verirrt. Meine Einstellung diktiert mir die Erfahrung. Menschen stellen mich nach rechts, doch sie haben keine Ahnung. Es gibt ein Erwachen, auch wir dürfen stolz sein. War bei der WM nicht alle stolz? Nein, fast 70 Jahre trennen uns von Nazi-Deutschland. Keiner will das wieder haben, kommt der nicht zu Verstand. Radikale beider Seiten sind die Minderheit, doch schreien am lautesten und prägen das Bild der Zeit. Das bist du nicht, wir sind bereit, lasst uns kämpfen für Zusammenhalt und Freiheit. Wir sind Deutsch und keiner kann das nehmen. Schwarz, Rot, Gold, kein Grund sich zu schämen. Bezieh Stellung, denn das ist eine Demokratie. Sag ich bin und mach dich frei von Massenideologie. Wir sind Deutsch und keiner kann das nehmen. Schwarz, Rot, Gold, kein Grund sich zu schämen. Bezieh Stellung, denn das ist eine Demokratie. Sag ich bin und mach dich frei von Massenideologie. Ich könnte so vieles noch sagen, was in diesem Land verkehrt läuft. Meinungsfreiheit gibt's nicht, das wird bespuckt. Bespuckt von Medien und der Politik, die uns einzureden versucht, dass wir gewinnt gehen sollen. Ein gewinntes Volk seit 70 Jahren. Und du darfst nicht mehr sagen, dass du stolz bist, Deutsch zu sein, ohne nicht Gefahr zu laufen, in einem rechten Eck zu landen. Aber wir fordern das Land nicht dazu auf, ausländerfeindlich zu sein. Nein, wir wollen, dass es endlich damit anfängt, inländerfreundlich zu werden. Wir sind das Bündnis deutscher Patrioten. Wir sind heutzutage schon so weit, dass Leute öffentlich nicht mehr zu uns stehen können. Sie dürfen nicht sympathisieren, ohne Gefahr zu laufen, der Gesellschaft abzudriften, ohne geächtet zu werden oder sogar den Job zu verlieren. Aber wir wissen, dass ihr im Herz dabei seid.